Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Diesmal in einer Sonderausgabe ein Hörspiel für Opernfreunde. Molières Der Bürger als Edelmann in der Bearbeitung von Hugo von Hofmannsthal mit Musik von Richard Strauss. Hofmannsthals Version der 1670 uraufgeführten Ballettkomödie Molières war Teil der ursprünglichen Fassung von Ariadne auf Naxos. Entstanden ist diese Kombination von Schauspiel und Oper als Dank an den Theaterregisseur Max Reinhardt. Dieser hatte 1911 als Einspringer die Uraufführung des Rosenkavalier in Dresden gerettet. Hofmannsthal und Strauss planten daraufhin eine kleine Oper, nur für Kammermusik, die Max Reinhardt dann in eine Komödie von Molière einbauen sollte. Als Stück wurde Der Bürger als Edelmann ausgewählt. Schauspieler aus Reinhardts Ensemble sollten im Stück mitwirken. In der ersten Fassung von Hofmannsthal-Strauss war das Ariadne-Thema als Intermezzo geplant. Doch was als Intermezzo geplant war, wurde im Anschluss an das Theaterstück eine mehr als einstündige Oper. Die erste Aufführung von Ariadne auf Naxos am Stuttgarter Hoftheater im Jahr 1912 sprengte zeitlich alle Dimensionen. Nicht einmal Max Reinhardt konnte sie retten. Die Autoren reagierten rasch. Der Bürger als Edelmann wurde von Ariadne abgekoppelt. Hofmannsthal-Strauss ersetzten Molières Komödie durch ein neues, kürzeres, szenisches Vorspiel. Die Uraufführung dieser uns heute vertrauten Fassung fand, mitten im Ersten Weltkrieg, im Oktober 1916 in Wien statt. Aus der ursprünglich für den Bürger als Edelmann komponierten Bühnenmusik destillierte Richard Strauss eine brillante Orchestersuite. Die Hugo von Hofmannsthal-Fassung des Bürgers mit der Musik von Richard Strauss hingegen ist kaum mehr zu erleben, außer mit Hilfe des Radios. Hören Sie in den nächsten 90 Minuten Der Bürger als Edelmann, eine Hörspielproduktion aus dem Jahr 1955 mit dem Chor der Wiener Staatsoper und dem Mozarteum-Orchester Salzburg unter Ernst Merzendorfer. Wir haben jetzt beide nicht wenig zu tun. Wir haben jedenfalls beide hier einen Mann gefunden, wie wir ihn brauchen. Nicht gerade einen Kenner. Aber was besser ist, einen Grenzenlosen. Wie wollten Sie es nennen? Gönner und Förderer. Psst, da kommt er. Oh! Nein, es ist seine Tochter Lucille mit der Dienerin Nicole. Ah, kennt ihr das, Fräulein? Nein, doch weiß ich, die Leute hier im Hause sind uns alle nicht grün. Wir wollen ein wenig beiseite gehen. Wer sind diese Leute, Nicole? Ach, der eine ist ein Tanzmeister, Lucille, den ihr Vater aufgenommen hat. Und die anderen sind Musikanten. Ich habe Corviel gesagt, dass er sie hier oben finden könne. Da kommt er schon. Was bringst du mir von deinem Herrn Cleont, lieber Corviel? Nichts Gutes für den Augenblick.

Nun schreiten Lucille und Cléante Hand in Hand zur Mitteltür. Winken von dort sehr zärtlich und elegisch und verschwinden. Jourdain bleibt allein mit Nicole und Corvier. Er gibt, noch dem entschwundenen Zauber nachblickend, Nicole den Säbel in die Hand. Dann nimmt er ergriffen den Turban vom Kopfe und reicht ihn Corvier zum Halten. Ich wollte, der Notar wäre geblieben und hätte von alledem ein Protokoll aufgenommen. Denn es wird immer neidische Leute geben, die es werden nicht glauben wollen, zu was ich auserkoren wurde, wenn sie es nicht schwarz auf weiß sehen. Sie hörten Molières »Der Bürger als Edelmann« in einer Fassung von Hugo von Hofmannsthal mit Musik von Richard Strauss. Eine Hörspielproduktion aus dem Jahr 1955 mit dem Chor der Wiener Staatsoper und dem Mozarteumorchester Salzburg unter Ernst Merzendorfer und mit Hermann Thiemig in der Hauptrolle. Hofmannsthals Version der Ballettkomödie Molières war Teil der ursprünglichen Fassung von »Ariadne auf Naxos«. Genauere Informationen finden Sie unter oe1.orf.at. Ein Hinweis noch auf eine Oper, die ebenfalls großes Theater ist, Mozarts Zauberflöte. In der Edition Ö1 ist sie ausnahmsweise fast ohne Musik Mozarts zu hören. Dafür wird aber klarer, worum es in der Zauberflöte wirklich geht. Zum Beispiel um ein besonderes Verhältnis zwischen Mutter und Tochter und Tochter und Vater. Liebe Mutter, dürfte ich den Jüngling als Eingeweihten denn nicht auch ebenso zärtlich lieben wie jetzt? Mein Vater selbst war ja mit diesen weisen Männern verbunden. Er sprach jederzeit mit Entzücken von ihnen, preiste ihre Güte, ihren Verstand, ihre Tugend. Was? Du, meine Tochter, verteidigst die schändlichen Gründe dieser Barbaren. So einen Mann lieben, der mit meinem Todfeind verbunden, der mir jedem Augenblick meinen Sturz bereiten könnte. Mutter! Siehst du hier diesen Stahl? Der ist für Sarastro geschliffen. Du wirst ihn töten und den mächtigen Sonnenkreis mir überliefern. Aber liebste Nein, Mutter! Nein, kein Wort! Meinem Herzen Tod und Verzweiflung flammet um mich her. Fühlt nicht durch dich, Sarastro, Todesschmerzen. So bist du meine Tochter nimmermehr. Verstoßen sei auf ewig und verlassen. Zertrümmert alle Bande der Natur, wenn nicht durch dich, Sarastro, wird ablassen. Hört, Rachegötter, hört der Mutter Schwur. Morden soll ich? Götter, das kann ich nicht. Was soll ich nun? Die Zauberflöte, unter anderem mit Pippa Galli als Pamina und mit Petra Mosé als Königin der Nacht. Die Zauberflöte, wortgetreu nach dem Libretto von Emanuel Schikaneder, ist als CD in der Edition Ö1 erschienen. Literatur in Ö1 demnächst. In den Nachtbildern um 22.05 Uhr hören Sie Gedichte von Elisabeth Reichert. Und morgen in Du holde Kunst liest Burgschauspieler Philipp Haus Naturgedichte aus der deutschen Moderne. Und im Wiederholungstermin von Du holde Kunst, Sonntag um Mitternacht, können Sie den zweiten Teil von Thorbergs Der Schüler Gerber hören. Unter anderem mit Gerd Westphal und Michael Heldtau. Auch diese Produktion ist in der Edition Ö1 erschienen.